Kundgabe 4746. Empfangen am 22.09.1949. Gebet im Geist und in der Wahrheit. Ein inniger Gedanke an mich, ein kurzes Gebet zu mir, das im Geist und in der Wahrheit zu mir emporgesandt wird, ist mir wohlgefällig und findet Erhörung, wie ich auch stets mich denen zuneige, die gedanklich Zwiesprache halten mit mir, denn mit ihnen fühle ich mich verbunden, weil sie mich in vollster Wahrheit suchen und ich mich daher auch von ihnen finden lassen kann. Ich habe aber kein Wohlgefallen an Formgebeten, weil diese den Geist töten, weil sie zu monotonen Gesprächen werden, denen ich nimmermehr Gehör schenken kann, denn nicht das Herz spricht zu mir, sondern nur die Lippen. Also dringen diese Worte nicht zu mir, weil sie nicht dem Herzen entspringen, sondern nur der Verstand sie ausspricht. Wer von mir gehört werden will, der braucht keine Worte auszusprechen, sondern was er im Herzen empfindet, was er denkt und fühlt, das ist mir bekannt. Doch erst das bewusste Zuwenden seiner Gedanken zu mir veranlasst mich, dem Menschen mich zuzuneigen, der also in mir seinen Vater erkennt und bei mir Hilfe zu finden glaubt. Ihm wird geholfen werden, wohingegen ein Gebet endlos lang sein kann, ohne Erfolg zu haben. Denn dann ist es ein Lippengebet, das ich verurteile, weil es niemals innig sein kann, weil es kein Gebet im Geist und in der Wahrheit ist, sondern nur eine Form, die jegliche Innerlichkeit vermissen lässt. Gemeinsame Lippengebete sind mir ein Greuel, wird doch durch solche die innige Verbindung mit mir zur Unmöglichkeit. Und es wird verständlicherweise jeder Einzelne andere Gedanken haben, wie auch ein jeder ein anderes Anliegen hat, das aber gedanklich nicht berührt wird. Also das Gebet alles andere eher ist als eine vertraute Zwiesprache mit mir, die ich aber fordere, um die Bitten erfüllen zu können. Denn erst in einer vertrauten Zwiesprache äußert sich der Glaube des Menschen, die Zuversicht auf eine sichere Hilfe, die Voraussetzung ist, um dem Menschen die Hilfe angedeihen lassen zu können. Und darum solltet ihr euch zurückziehen in euer Kämmerlein, so ihr beten wollet. Ihr sollt in euch gehen und meine Gegenwart zulassen, durch innige Gedanken an mich, in denen die Liebe zu mir ersichtlich ist. Dann werdet ihr beten, wie es mir wohlgefällig ist, und dann werdet ihr sichere Erhörung finden. Amen.